Den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Sender. Kombinat und auch zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T. In Chemnitz, hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Das läuft die kommende Woche in Hamburg. Ich habe noch richtig vollen Zettel hier und deshalb fangen wir auch gleich an. Eben gerade gab's Roosevelt zu hören, Projekt von Marius Lauber, der kommt aus Köln. Ansonsten ist er Schlagzeuger bei der Indie-Band Beat Beat Beat, macht aber auch selbst ein bisschen Elektronik-Sounds als Roosevelt und war schon auf Tour in England als Support von Totally Enormous Extinct Dinosaurs und hat sein Debütwerk, seine Debüt-EP, muss man sagen, namens Sea rausgebracht bei Greco Roman, dem Hot Chip-eigenen Label, dessen Track wir auch gerade hörten, Sea. Und ihr könnt Roosevelt live erleben am Dienstag, den 26. November im Turmzimmer. Gleich um die Ecke im großen Raum im Ballsaal vom Übel und Gefährlich treten auf Mount Kimby, die großartige Band aus London, hier mit ihrem Track Made to Stray. To Stray, das waren Mount Kimby, der Track vom großartigen Album Cold Spring Faultless Youth. Mount Kimby wurden 2008 von Dominic Maker und Kay Campos in London gegründet. Ihre ersten EPs und das erste Album Crooks and Lovers war ganz klar vom Dubstep beeinflusst. Auf dem neuesten Werk, welches im Frühjahr erschien, gibt es dann doch eher poppigere Töne zu hören. Und von Rhythmik her erinnert es auch so ein bisschen an ja, kleine Jazzgeschichten wie vom Gregory Fleckner Quintet. Die gab es mal in den 90er Jahren. Ganz großartige Band auf Klee haben die ihre Platten rausgebracht. Und Mount Kimby spielen live am Dienstag, den 26.11. im Übel und Gefährlich. Das Ganze ist hier Konzerttipp der Woche beim Sunday Service. Von ihnen noch ein Track. So many times, so many ways. also nochmal ein Track hier gerade eben von Mount Kimby mit dem Titel So Many Times, So Many Ways. Die beiden Boys aus London spielen live in Hamburg und zwar am Dienstag, den 26.11. im Übel und Gefährlich. Das Ganze ist hier auch Konzerttipp der Woche vom Sunday Service und die Platte auch für mich eine der Highlights des Jahres. Vielleicht schon mal für euch zum Vormerken, im Januar gibt es wie immer in der ersten Sendung, das ist dann der 6. Januar, hier den Sunday Service Jahresrückblick mit den ganz persönlichen Highlights, 3 Stunden lang das Beste aus einem ganzen Jahr und Mount Kimby auf jeden Fall auch mit dabei. Die beiden Boys haben ein Vorprogramm und zwar ist das Seams, den Herrn hörten wir schon in der ersten Stunde mit einem Track von seinem neuesten Album, das Ganze dann also als Doppelpack am Dienstag im Übel und Gefährlich. Am Mittwoch sind Vampire in Hamburg zu Gast und spielen in der Molotow Bar. 2 Boys aus den USA von der Westküste von ihrem Album Curiosity. Hier ihr Track Spirit Forest. Vampire hörten wir, eine Band aus Portland, Oregon mit ihrem Track Spirit Forest, das Ganze von ihrem gerade vor kurzem erschienenen Album Curiosity. Die beiden Boys sind live zu sehen am Mittwoch, den 27.11. in der Molotow Bar, also oben im Molotow. Unten gibt es eine andere Band und zwar Lake Street Dive, die kommen aus Brooklyn, New York, machen Musik, die irgendwie so einen DIY-Ansatz hat, aber auch ganz viel Soul und Jazz und R&B-Einflüsse aufweisen kann. Und sie covern ganz gerne hier I Want You Back, kennt im Original von den Jackson 5. do to myself. I didn't want you around. Those pretty faces always made you stand out in the crowd. But someone picked you from the bunch. One glance was all it took. Now it's a much too late for me to take a second look. Oh, oh, baby, give me one more chance. Won't you please let me back in your heart? Oh, darling, I was blind to let you go. You back. Das war die Version, die am Original von Jackson 5 kennt, natürlich hier die Version von Lake Street Dive in so einer ja eher R&B-Nummer, das Ganze umgewandelt. Die Band spielt live am Mittwoch im Molotow. Komische Location, so ein Indie-Schuppen für ja dann doch eher gediegenere Musik, aber warum eigentlich auch nicht. Am gleichen Tag, am Mittwoch, ist Hans Unstern in der Stadt. Hans Unstern spielt im Übel und Gefährlich Tourabschluss zu seinem aktuellen Tourneeende, zu seinem aktuellen Album The Great Hans Unstern Swindle. Hier kommt er mit seinem Track Hülle. Was vor. Ich bin völlig von der Rolle. Es fällt Hülle um Hülle um Hülle. Ich war gerade noch am Scheinwerfen, als ich dich anstrahlte, die Innereien vorspielte. Ich wollte mir nichts, dir nichts sagen, ich möchte nur noch Hülle sein. Ich spiele niemandem was vor, leider nicht. Der Regen fühlt sich nicht nass an. Der Regen fühlt sich nicht nass an. Sind das die großen Gefühle, wenn's durchsickert? Ich will sie nicht mehr. Gefallen tue ich mir am besten, wenn ich mich nicht erkenne. Ich will taub sein an der Stelle, fremd sein von mir. Am fremdesten bin ich mir immer noch, wenn ich ganz eindeutig bin. Der Fremdverwirklichung so nah wie möglich kommen. Der Regen fühlt sich nicht nass an. Dich von dir. Wie erholst du dich von dir? Nach meiner Umschulung zur Feder. Glück für mich, das Pech ist für nichts mehr zu gebrauchen. Den blauen gegen den weißen Kragen, den weißen gegen die Haut eingetauscht. Die Hülle fühlt sich weicher. Du bist hier gefälligst zu Hause. Und wie erholst du dich von dir? Unterwegs in Sachen wunderbarer Vermehrung. Die Mülleimer füllen sich von selbst mit Arbeit für mich. Und wie erholt sie sich von mir? Wie erholt sie sich von dir? Wie erholst du mich von dir? Wie erholt sie mich von dir? Hans Unstern war das gerade mit seinem Track Hülle. Ihr könnt den Herren live erleben. Am Mittwoch im Übel und Gefährlich Infoprogramm Mary Ocher zu Gast. Am gleichen Tag sind die White Lies in Hamburg. Die Briten haben gerade erst mit Big TV ihre dritte Platte veröffentlicht und stellen die live vor. In der großen Freiheit 36. Hier kommt ihr Track, der da heißt, Moment, ich muss mal kurz gucken, wo habe ich die Band? Da stehen sie. There Goes Our Love Again. Hier kommen die White Lies. There goes our love again. Forgive my heart, forgive my heart. There goes our love again. Elate my heart and take the time that's burning at the back of my mind. cocoon my heart, cocoon my heart, and carry me to love again. Cocoon my heart and bring me calm, hushing out the fear and the love. I know you're meine Lieben, war überproduzierter Radiopop, in diesem Fall von den White Lies. Die Band spielt live am Mittwoch in der Großen Freiheit 36. Mit dabei im Vorprogramm sind In the Valley Below. Die könnt ihr auch noch angucken, wenn ihr möchtet. Dann gibt es eine Band am Donnerstag im Hafenbahnhof. Das ist dieser Laden zwischen Övelgönn und Fischmarkt, sage ich mal, unten an der Elbe. Im Hafenbahnhof spielen The Recovery Position, eine Band aus Leeds. Hier kommt ihr Track The Coast. Don't leave me on. The Cost. Das war ein Track von The Recovery Position. Die Band aus Leeds könnt ihr live erleben im Hafenbahnhof und zwar am Donnerstag, den 28. November. Am Freitag dann sind die Frightened Rabbits zu Gast im Knust. Die Band kommt aus Schottland und ich habe einen älteren Track rausgesucht von einer etwas älteren Platte, der da heißt The Modern Leper. Well, cripple walks amongst you, all you tired human beings. And he's got all things a cripple has, not two working arms and legs. And fight the parts far from his system, dissolving Scottish rage. Vitally, he doesn't mess with me, he's too fucked up to care. Is that you in front of me? Come back to me and more exactly the scene. You must be a masochist. You love a modern leper in his last leg, on his last. Applaus. Ihr könnt auch applaudieren, wenn The Frightened Rabbit im Knust auftreten werden, und zwar am Freitag, den 29. November. Am gleichen Tag spielt Nico Case im Mojo Club. Die Dame hatten wir schon in der ersten Stunde im Programm. Und auch Jake Buck spielt in der großen Freiheit 36. Das Konzert allerdings schon ausverkauft. Ebenfalls ausverkauft ist das Konzert von Kommando Sonnenmilch im Hafenklang am Samstag. Aber es gibt eine Zusatzshow am Freitag. Die Band aus Hamburg um Jens Rachut, glaube ich, macht da mit. Hat ja gerade erst im Sommer eine Platte rausgebracht. You Pay, I Fuck heißt diese. Davon hier für euch der Track Kranke Bunker. Ihren Verwandten am Strand, das Meer. Kranke, Bunker, Kommando, Sonnenmilch waren das. Ihr könnt sie sehen live am Freitag im Hafenklang, das ist der 29. November. Am 30. spielen sie eben dort auch nochmal, aber dafür gibt es keine Karten mehr. Am Sonntag geht's weiter. Am 1. Dezember ist nicht nur erster Advent, sondern auch die Villagers spielen im Stage Club. Die Villagers, die Band um Conor O'Brien, kommt aus Irland, hat vor gut, weiß ich gar nicht, 2-3 Jahren eine wundervolle Debütplatte vorgelegt und jetzt gab's im Frühjahr mit Awayland sein neuestes Werk. Das war ein bisschen enttäuschend, weil irgendwie dann doch auch ein Tick, nicht überproduziert, aber schon so ein bisschen, sag ich mal, er will einfach ein bisschen mehr und das klappt nicht. Sein alter Sound, ein bisschen mehr stripped down, war es auf jeden Fall besser. Trotzdem hier ein Track vom neuen Album. Hier kommen die Villagers mit Earthly Pleasure. Naked on the toilet with a toothbrush in his mouth, when he suddenly acquired an overwhelming sense of doubt. Every single piece of baggage he'd been holding on his back was beginning to dig in, and his back began to crack. And when he finally broke up, he found that he'd been breaking down. Little body, little soul, little shrapnel on the ground. And so he started to examine, from the clumsy to the cute, from the fat cat to the destitute, from the chat fat cat to the mute. Oh, earthly pleasure, ring out from the rigors of this road. Earthly pleasure, ring out from the caverns of my soul. Then suddenly he found himself in 1822, and he was in another body, in a heavy sort of suit. He was surrounded, but he'd started making plans to make a run, when they called to him, "Son, cock your gun." And so he did as all the others had already done. He put his finger on the trigger and he got him some. And though he don't like to admit it, it was sensual and pure, and he changed that day, though he can't be sure if it's the sickness or the cure. Pleasure, ring out from the rigors of this road. Earthly pleasure, ring out from the caverns of my soul. So there he was in front of her divine simplicity, and she was speaking Esperanto and drinking ginger tea, as she inquired about the reason for his visit here today. Well, he just said, "No reason, and I really shouldn't stay." And so he thought that she would think that he was some kind of freak, and that he'd go back to the grind, and that he wouldn't last a week. But she didn't, she just sighed and added softly with a smile, "Sit down, dear child, what's on your mind?" And so he frantically described to her the kingdom at her feet, as she continued with her manicure and poured another tea. As he recounted tales of misery and suffering and pain, she was yawning at the ceiling, so he had to up his game. The only thing your children cherish is to move up the ranks. Lucifer is in our court, Beelzebub is in our banks, and if you don't cooperate with us, we'll hound you till you're dead. So she granted him a wish and let him write it on her head, and when he read it back to her, this is all it said. Earthly pleasure, ring out from the rigors of this road. Earthly pleasure, ring out from the caverns of my soul. Now I truly understand that I don't understand a thing. So let this earthly pleasure sing. Earthly pleasure. Earthly Pleasures. Das waren die Villagers, die Band um Conor O'Brien spielt live am Sonntag, den 1. Dezember im Stage Club. Am gleichen Tag sind The Bianca Story im Übel und Gefährlich zu hören. Die gab es ja auch schon in der ersten Stunde hier im Programm. Und dann kommen wir zum Montag, den 2. Dezember. Da spielen The Pharmacy im Molotow. The Pharmacy, ein Trio aus den USA, was eher aus der, weiß ich nicht, Garage-Punk-Ecke kommt so ein bisschen, aber auch sich vor Pop und Psychedelic nicht scheut. Hier kommt ihr Track Dig Your Grave. Your Grave. The Pharmacy hörten wir. Die Band spielt live am nächsten Montag. Das ist dann der 2. Dezember im Molotow. Und ebenfalls am gleichen Tag in Astra-Stube Oststockholm zu Gast sind Jamon Jamon. Auch die gibt es ja in der ersten Stunde hier schon zu hören in dieser Sendung. So, ich bin durch mit den Konzerttipps. Ich bin erstaunt, dass ich das hingekriegt habe bei dem vielen fetten Programm. Und wie immer der Hinweis, auch hier können mal Termine falsch sein, im Monat vertan, was abgesagt worden, was nicht mitbekommen, wie auch immer. Am besten immer nochmal in der Tagespresse gegenchecken und auf der Homepage vom Club, wenn ihr da wirklich hinwollt, ob das auch wirklich stattfindet. Also bei meisten bin ich mir wirklich hundertprozentig sicher, bei einigen kann es auch mal ein bisschen schief liegen. Weiter geht's mit Musik von One Sentence Supervisor, eine Band aus der Schweiz. 4 Jungs und ein Kasten Bier und eine Gitarre an Bord und ein Album aufgenommen. This Heavy Sea heißt das. Davon haben wir The Horseman.